just loves the least. What is love? Ich sage dir, warum ich dich liebe. Es ist so, dass ich Angst habe, dich zu verlieren. Warum ich diesen Song hier für dich jetzt mache, weil ich froh bin, dass ich mich einfach nur habe. Und wenn du auch mal nicht meine Seite bist, es ist so, dass ich dich dann sofort wieder vermisse. Denn du bist mein großer Wind im Leben. Ich werde dich für keinen als Leben hergeben. Du machst mich jeden Tag aufs Neue immer glücklich. Dir ist wirklich wieder eins mein Fantastisch. Wir schon, ja, glücklich zusammen. Bei wen jede Hürde meinen Weg legen kann. Du verzauberst mich jeden Tag aufs Neue mit deinen Augen. Ich weiß, dir kann ich mal wieder vertrauen. Trotzdem habe ich Angst, wenn ich verliere. Für all die es nicht wissen, denn nur das ist Liebe. Gebe, weil ich mein Leben in deine Hände jetzt lege. Mir ewige Treue auf all deinen Wegen. Nur mit dir kann ich mich in der Zukunft sehen. Nur dich werde ich immer ewig lieben. Mein einziger Wunsch ist es, dich niemals zu verlieren. Weil mit dir zusammen Hand in Hand ein Leben lang durchbrechen wir wirklich eine einzelne Scheißwand. Ich liebe dich noch so sehr wie am ersten Tag, weil von da mein Herz in Händen lag. Bist du nicht bei mir, könnte ich ausrasten. Vermissen, ich werde es immer wieder hassen. Der Ruhepol kann sich bei mir erst einschalten, wenn ich dich wieder kann, mein Arm enthalten. Jedes Mal beim Streiten habe ich Angst, dich zu verlieren. Ja, Leute, merkt ihr jetzt, dass ich das wahre Liebe. Just obsolete.